zwei Polizei. Ein, zwei Polizei. Ein, zwei Polizei. Drei, vier, Brigadier, fünf, sechs, acht, neun, sieben, acht. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now, here's the kind I prefer.